Die schöne Katrine, je? Und Piff Puff Poetry. Guten Tag, Vater Holenta. Großen Dank, Piff Puff Poetry. Könnte ich wohl eure Tochter kriegen? Oh ja, wenn's die Mutter Malchru, der Bruder Hohenstolz, die Schwester Käsetraut und die schöne Katrinje will, so kann's geschehen. Wo ist denn die Mutter Malchru? Sie ist im Stall und melkt die Kuh. Guten Tag, Mutter Malchru. Großen Dank, Piff Puff Poetry. Könnte ich wohl eure Tochter kriegen? Oh ja, wenn's der Vater Holente, der Bruder Hohenstolz, die Schwester Käsetraut und die schöne Katrin hier will, so kann's geschehen. Wo ist dann der Bruder Hohenstolz? Er ist in der Kammer und hackt das Holz. Guten Tag, Bruder Hohenstolz. Großen Dank, Piff Puff Poetry. Könnte ich wohl eure Schwester kriegen? Oh ja, wenn's der Vater Holente, der Mutter Malchru, der Schwester Käsetraut und die schöne Katrin hier will, so kann's geschehen. Wo ist denn die Schwester Käsetraut? Sie ist im Garten und schneidet das Kraut. Guten Tag, Schwester Käsetraut. Großen Dank, Piff Puff Poetry. Könnte ich wohl eure Schwester kriegen? Oh ja, wenn's der Vater Holente, die Mutter Malchru, der Bruder Hohenstolz und die schöne Katrin hier will, so kann's geschehen. Wo ist denn die schöne Katrin hier? Sie ist in der Kammer und zählt ihre Pfennige. Guten Tag, schöne Katrin hier. Großen Dank, Piff Puff Poetry. Willst du wohl mein Schatz sein? Oh ja, wenn's der Vater Holente, die Mutter Malchru, der Bruder Hohenstolz, die Schwester Käsetraut will, so kann's geschehen. Schön, Katrinje. Wie viel hast du an Brautschatz? 14 Pfennige bares Geld, dritte halb Groschen Schuld, ein halbes Pfund Hutzeln, eine Handvoll Brutzeln, eine Handvoll Wurzeln. Und so der Watt, ist dat nick in guten Brotschat? Piff Puff Poetry, was kannst du für ein Handwerk? Bist du ein Schneider? Noch viel besser. Ein Schuster? Noch viel besser. Ein Ackersmann? Noch viel besser. Ein Schreiner? Noch viel besser. Ein Schmied? Noch viel besser. Ein Müller? Noch viel besser. Vielleicht ein Besenbinder? Ja, das bin ich. Ist das nicht ein schönes Handwerk?